Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's um Nico und ihre Lieder. Am Mikrofon ist bis 3 Uhr Michael Frank. Friar Hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Into numberless reflections Der Einsiedlermönch stolpert über die wolkige Grenze. Gefrorene Warnungen, ganz in meiner Nähe. Bei der gefrorenen Grenze, aus den zahllosen Spiegelungen, steigt ein Lächeln aus deinen Augen in meine. Gefrorene Warnungen, ganz in meiner Nähe, bei der gefrorenen Grenze. Über die Gleise des Bahnhofs flackert schwach ein halblauter Schrei. Gefrorene Warnungen heißt dieses Lied und diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Und tatsächlich gibt es heutzutage einen Anbieter, der die Melodie dieses Stücks Frozen Warnings tatsächlich als Handy-Klingelton verkauft. Text und Melodie von Frozen Warning wurde vor ziemlich genau 40 Jahren von Christa Päffgen alias Nico erfunden, zwischen Sommer 1967 und Sommer 68. John Cale, oft der Produzent und Arrangeur ihrer LPs, hatte Nico geraten, ihre Texte nicht auf den LP-Hüllen abdrucken zu lassen, um die Aura des Geheimnisvollen zu wahren, die zur öffentlichen Person Nico gehörte. Nach eigener Aussage habe er nicht auf den genauen Wortlaut ihrer Texte gehört, sondern auf deren Atmosphäre, die er dann musikalisch illustrierte. Aber selbst wer in Zeiten des Internets Nicos Songtexte per Mausklick auf den Bildschirm holen kann, muss nicht immer verstehen, worum es geht, oder anders gewendet, die kurzen Zeilen und die meist unheilvollen Bilder lassen Platz für die Fantasie des Publikums. Richard Witz hat sich in seiner 1993 erschienenen Nico-Biografie die Mühe gemacht, die Hintergründe einiger Songtexte zu beleuchten. Eine gewisse Skepsis gegenüber einer 1:1-Kopplung von Privatleben und Werk ist bekanntlich angebracht, und der Untertitel von Richard Witts Nico-Biografie heißt auch nicht umsonst Leben und Lügen einer Ikone. Richard Witts Forschungen bringen aber tatsächlich einiges Licht in die zugegebenen düsteren Welten von Nicos Erinnerungen, Fantasien und Werk. In dem Text von Frozen Warnings hat Witz zum Beispiel Bezüge auf Kindheitserlebnisse Nicos im Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach Beginn des Bombardements von Berlin war ihre Mutter Grete mit ihr zu Oma und Opa nach Lübbenau umgezogen, etwa 100 Kilometer südöstlich von Berlin. Der Vater von Grete arbeitete bei der Reichsbahn in dem dortigen Stellwerk und hatte nicht nur Züge mit Soldaten in Richtung Osten geleitet, sondern auch Deportationszüge. Des Öfteren erzählte Nico davon, diese Züge gesehen zu haben, beobachtet zu haben, wie Versuche, den Häftlingen etwas Nahrung und Wasser zu geben, von den Wachen brutal vereitelt wurden. Nicos etwa gleichaltriger Cousin, der damals mit Nico aufwuchs, konnte sich nicht daran erinnern und vermutete, sie hätte eher die Transporte der Kriegsgefangenen und das Chaos der letzten Kriegsmonate damit verwechselt. Nico, alias Christa Päffgen, war am 18. Oktober 1938 in Köln geboren worden. Am Ende des Krieges war sie 6 Jahre alt. Baby, if you let me have my way, I'm not saying. that it's time, now that the hour hand is landed at the end, now that it's real, now that the dreams have given all they had to lend, I want to know, do I stay or do I go and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way, now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away, I want to know, do I stay or do I go and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the sign. So very far behind, I want to know, do I stay or do I go and maybe fall another sigh? And do I really have a sound that I can ride on? Now that I can, now that it's easy, ever easy all around, now that I'm near, now that I'm falling to the sunlight's center sound, I want to know, do I stay or do I go, and do I have to do just one, and can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper in the sigh, now that I that I finally found the one thing I deny. It's now I know, but do I stay or do I go? And it is finally I decide that I'm believing in the fairest of the seasons. Thank you. There is a single flower. It does not bear a single flower. Um Nico und ihre Musik geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit professionellem Folk-Pop-Charme und eher verstörendem Liedgut. Gut aussehende junge Frauen mit ansprechenden Stimmen lassen bekanntlich seit Generationen in den Augen von männlichen Produzenten und Managern die Dollarzeichen kreisen. Nachdem Stones Manager Andrew Oldham 1964 Marianne Faithfull erfolgreich auf dem Markt platziert hatte, versuchte er es 1965 mit Nico sowie danach mit Vashti Bunyan. Nico war 1965 musikalisch ein unbeschriebenes Blatt, aber sie hatte sich schon als Model einen Namen gemacht und in diversen Filmen mitgespielt. Ihre erste Single verkaufte sich trotzdem nicht gut. Diese Nummer war gerade der erste der drei Songs, geschrieben wurde er von dem Kanadier Gordon Lightfoot, I'm Not Sane. Nico war damals 26 Jahre alt und damit ein paar Jahre älter als Andrew Oldham, ihr zeitweiliger Lover Brian Jones oder Marianne Faithfull. Als Oldham sie ermunterte, so zu klingen wie Marianne Faithfull, war Nico nicht amused. Der zweite Song der Nico-Trilogie von eben ist eine Komposition von Gregory Copeland und dem damals etwa 18-jährigen Jackson Browne, The Fairest of the Seasons. Es ist dies die Eröffnungsnummer der ersten Solo-LP von Nico. Chelsea Girl heißt die LP, aufgenommen wurde sie 1967 nach ihrer Zeit bei Velvet Underground. Veröffentlicht wurde Chelsea Girls aber erst im Sommer 1968. 6 Jahre später, 1974, wurde dann der zuletzt gehörte Song aufgenommen. We've Got the Gold heißt er, von der LP The End. Für die wahrlich avantgardistischen Klangzutaten sorgte wieder einmal John Cale und bei dieser Platte auch Brian Eno und Phil Manzanera, Gitarrist von Roxy Music. Die erste von nur wenigen Zeilen Text dieses Stückes heißt: Wir haben das Gold und wir sind noch nicht zu alt. Von einem sehr stolzen, aber armen Mann ist dann die Rede, im Gefängnis ist er. Und das lyrische Ich, die Stimme also, die sich in dem Lied artikuliert, wartet an seiner Zellentür. Richard Witts, schon erwähnte Nico-Biografie, lässt Leser und Leserin wissen, dass Nico dieses Lied Andreas Bader von der RAF gewidmet hat. This is a Lou Reed song. I would like to sing it a cappello. In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? A hand-me-down dress from who knows where to all tomorrow's parties? And what will she do and where shall she go when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's clown and cry behind the door. In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She'll turn once more to Sunday's clown and cry behind the door. In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? For Thursday's child is Sunday's clown, for whom none will go mourning. A blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks a costume, fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Night Das waren zwei Songs von Nico aus der kurzen Zeit der Zusammenarbeit von Lou Reed und Nico. Bekanntlich war Nico 1966, Anfang 1967 Mitglied von Velvet Underground, zusammen mit Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison und Moe Tucker. Nico sang bei der Band ein paar bittersüße Lieder, die sie auch in den 80er Jahren noch live sang. Zu hören war zuerst eine A Cappella-Version von All Tomorrow's Parties, mitgeschnitten in Rotterdam, veröffentlicht 1986 auf einer Live-Doppel-LP mit dem irreführenden Namen Behind the Iron Curtain. Danach gab es einen zweiten Song von Nicos erstem Soloalbum Chelsea Girl, eine Komposition von John Cale und Lou Reed, Little Sister. Als die LP Chelsea Girl etwa ein Jahr nach den Aufnahmen schließlich im Sommer 1968 erschien, hatte Nico selbst angefangen, Songs zu schreiben. Die wunderbaren Streicherarrangements auf der LP Chelsea Girl und vor allem eine ab und zu auftauchende Querflöte gingen Nico so sehr gegen den Strich, dass sie in Tränen ausbrach, als sie Chelsea Girl zum ersten Mal hörte. So etwas sollte ihr bei ihrem ersten richtigen Soloalbum nicht passieren. Engagiert wurde schließlich John Cale, ebenfalls inzwischen aus dem samtenen Untergrund entlassen. Geburtshelfer von Nicos Songschreibertätigkeit war einer ihrer Liebhaber, Während ihrer gemeinsamen Zeit im Sommer 67 war sie von ihrem damaligen Lover Jim Morrison ermutigt worden, ihre eigenen Texte und Lieder zu schreiben. Leonard Cohen soll ihr ein kleines indisches Harmonium geschenkt haben, auf dem sie ihre Melodien fand, und ein Jahr später hatte sie etwa 12 Songs geschrieben. Innerhalb von 4 Tagen, im September 1968, entstand in einem kleinen Studio in Los Angeles die LP The Marble Index. Nico sang die Stücke allein zu ihrer Harmoniumbegleitung ein, danach schickte sie John Cale nach Hause und fügte quasi improvisatorisch Spur für Spur seine Bratschenparts, Klavier- oder Glockenspielklänge und Elektronika hinzu. Nicos Harmonium wurde weitgehend ausgeblendet und heraus kam eine Platte, die auch heute noch radikaler klingt, radikaler als vieles, was heutzutage als letzter Schrei in puncto Kombination weibliche Stimme und angeschrägter Elektronik gilt. The Marble Index heißt diese Platte von Nico. Sie erschien im März 1969. Hier sind die kurze Ouvertüre dieser Platte und die ersten beiden Songs Lawns of Dawns und No One Is There. Thank you. from behind my window screen. Even as dancing down the scene. In a crucial parody. Calling him mad. No one is there across from behind your window screen. Even as dancing down the Das waren die ersten knapp 8 Minuten von Nicos zweiten Solo-LP The Marble Index. Anfang dieses Jahres ist diese erstaunliche Platte in erweiterter Form wieder veröffentlicht worden, mit hörenswerten Outtakes als Bonustracks. Der Titel des Albums war aus dem Werk des romantischen Dichters William Blake entlehnt. Auch von anderen Größen der Poesie finden sich Spuren in Nicos Versen. Ihr akribischer Biograf Richard Witts identifizierte Einflüsse, zum Beispiel von Samuel Taylor Coleridge und Sylvia Plath. Abwechselnd mit ihren musikalischen Aktivitäten verfolgte Nico ihre Leinwandkarriere. In Filmen von Fellini und Warhol war sie aufgetreten. In den Jahren 1970 bis 1978 spielte sie Hauptrollen in 7 Filmen des französischen Underground-Filmmachers Philippe Garrel, der zeitweise auch ihr Lebenspartner war. Im Januar 1971 erschien dann ihr 3. Soloalbum Desert Shore. Auf dem Cover waren Bilder aus dem 1. gemeinsamen Film mit Garrel. Produziert wurde die Platte wieder von John Cale. Hier sind 2 Songs aus dem Album Desert Shore. Der 1. heißt Afraid. Thank you. Am 2. Februar 1971 saß Nico in einem Aufnahmestudio der BBC und sang vier ihrer Lieder für eine Ausgabe von John Peels Radio Show. Einer der Songs, den sie bei dieser Gelegenheit sang, war gerade zu hören, Janitor of Lunacy. Der Song war im Januar 71 gerade auf ihrer dritten Solo-LP Desert Shore veröffentlicht worden, in gleicher karger Instrumentierung, nur begleitet von ihrem eigenen Harmoniumspiel. Pförtner des Wahnsinns, lähme meine Kindheit, versteinere die leere Wiege, bring ihnen und mir Hoffnungen. Pförtner der Tyrannei, leg Zeugnis ab von meiner Eitelkeit, mach meine Erinnerung sterblich, täusche des Teufels Taten, ertrage meine Eifersucht, erkenne das verzweifelte Verlangen. Das waren 10 von 16 Textzeilen aus Nicos Song Janitor of Lunacy. Geschrieben hatte sie ihn für den 1969 verstorbenen Ex-Rolling Stone Brian Jones. Vor dem Ausschnitt aus der BBC-Session von 1971 gab es einen Song ebenfalls aus dem dritten Soloalbum Nicos und der hieß natürlich nicht Afraid, sondern Abschied. Dieses Album wurde Anfang dieses Jahres zusammen mit The Marble Index auf einer Doppel-CD des Labels Rhino wieder veröffentlicht. Vor 4 Jahren wurden Bänder von einer seltenen Reunion von 3 Akteuren des samtenen Undergrounds erstmalig offiziell veröffentlicht. Im Bataclan in Paris gaben Lou Reed, John Cale und Nico ein gemeinsames Konzert. Jeder sang Stücke von den eigenen Solo-LPs und Nico sang zusätzlich sogar ein paar ihrer Feature-Songs aus dem Velvet Underground-Repertoire. my best. I don't smoke cigarettes. Down your head.